Zehnter Auftritt. Der Tempelherr und bald darauf Daya. Schon mehr als genug. Des Menschen Hirn fasst so unendlich viel und ist doch manchmal auch so plötzlich voll. Von einer Kleinigkeit. So plötzlich voll. Taugt nichts. Taugt nichts. Es sei auch voll, wovon es will. Doch nur Geduld. Die Seele wirkt den aufgedunsenen Stoff bald ineinander, schafft sich Raum und Licht und Ordnung kommen wieder. Lieb ich denn zum ersten Male? Oder war, was ich als Liebe kenne, Liebe nicht? Ist Liebe nur, was ich itzt empfinde? Rita! Rita! Wer ruft? Ha! Daher, ihr! Ich habe mich bei ihm vorbeigeschlichen. Aber noch könnt ihr uns sehen, wo ihr da steht. Drum kommt doch näher zu mir, hinter diesem Baum. Was gibt's denn? So geheimnisvoll? Was ist's? Ja, wohl betrifft es ein Geheimnis, was mich zu euch bringt. Und zwar ein doppeltes. Das eine weiß nur ich, das andere wisst nur ihr. Wie wäre es, wenn wir tauschten? Vertraut mir euers, so vertraue ich euch das meine. Mit Vergnügen. Wenn ich nur erst weiß, was ihr für meines achtet. Doch das wird aus eurem wohl erhellen.